FSK 93. Die Explosion des globalen Antisemitismus, Nummer 9. Heute zum Thema Nationalsozialismus, Islamismus und Antisemitismus. Wir sind in unseren historischen Betrachtungen der Judenfeindschaft, die schließlich im modernen Antisemitismus mündete, so vorgegangen, dass wir nicht nur den europäischen Raum, sondern auch den muslimischen Herrschaftsbereich einbezogen haben und haben dabei mehrfach gesehen, dass immer wieder dieselben Quellen für den Nationalsozialismus als auch für den Islamismus von Bedeutung waren. Wir haben auch versucht zu zeigen, dass dies historisch spezifisch verschiedene Einflüsse gegeben hatte, die sich nicht nur an den unterschiedlichen Stellenwert von Jesus Christus im Christentum und im Islam festmachen. Was mehr oder weniger berechtigt, aber völlig unzureichend, etwa von Edward Wadi Said als Orientalismus bezeichnet wurde, eine identitätsstiftende Historiografie, die beide Bereiche als Totoköhle unterschieden behandelt, sollte so von Anfang an vermieden werden. Vor kurzem erschien von dem Psychoanalytiker Sama Mani, wer da nach dem Buch gucken will, Mani wird mit Doppel-A geschrieben, das Buch Respektverweigerung, das zu lesen auch für die Antisemitismusproblematik sich lohnt. Der Untertitel des Buches beinhaltet ein aufklärerisches Programm, das wir uns ruhig zu eigen machen können. Der Titel lautet: Warum wir fremde Kulturen nicht respektieren sollten und die eigene auch nicht. Dies hat mit einer Kritik am muslimischen Antisemitismus sofern etwas zu tun, dass gerade in Deutschland ein Diskurs des Verdachts vorherrscht, der Kritiker des Islam, des Rassismus verdächtigt, und weil das zu offenkundig falsch ist, dies in einem Fremdwort, Islamophobie, formuliert. Mani erläutert in seinem Buch, dass derjenige, der Islamophobie-Vorwürfen Glauben schenkt, selber auf einen Rassismus hineinfällt. Aufmerksam wurde ich auf das Buch durch ein Interview des Malmö mit den Autoren, aus dem ich sogleich mal zitieren möchte. Malmö fragt: Du schreibst in deinem Buch Respektverweigerung, warum wir fremde Kulturen nicht respektieren sollten und die eigene auch nicht, dass in einem tendenziell religionslosen Europa Religion immer heiliger wird. Welche Rolle spielt hier der Begriff Islamophobie? Sama Mani: In so einem Begriff steckt gesellschaftstheoretisch, aber auch psychoanalytisch eine ganze Menge. Wer den Begriff Islamophobie verwendet, mischt das in kritischer Absicht, um etwas Negatives zu bezeichnen. Er wird mehr oder weniger synonym mit Rassismus verwendet. Und hier beginnt das Problem. Anstatt dass es um den Schutz einzelner Menschen vor Diskriminierung ginge, wird mit dem Begriff Islamophobie so getan, als wäre der Islam ein Individuum, dem Menschenrechte und Schutz zustünden, obwohl Menschenrechte doch Individualrechte sind. Gegenüber Menschen, die aus guten Gründen buchstäblich islamophob sind, das heißt, weil sie zum Beispiel aus Angst vor dem Islam aus der Islamischen Republik Iran geflohen sind, findet mit diesem Begriff eine Täter-Opfer-Umkehr statt. Der Islam ist in vielen Ländern eine Herrschaftsideologie, die ein Kollektiv herstellt und Menschen unterdrückt. Anstatt aber die Individuen gegen Unrecht zu schützen, wird mit dem Konzept der Islamophobie der Islam zum schützenswerten Subjekt erklärt und Kritik am Islam gilt auf einmal als Rassismus. Frage von Malmö: Wie ist das Verhältnis von Islamophobie und Rassismus allgemein zu beschreiben? Die Ablehnung des Islams durch Pegida, FPÖ und Co. ist ein Ersatzdiskurs für Rassismus. Aber der Antirassist oder die Antirassistin, der oder die den Begriff Islamophobie negativ verwendet, ist in diesem Moment selbst rassistisch, ohne es zu wollen. Wenn ich sage, die Feindschaft gegen den Islam ist rassistisch, dann sage ich damit implizit, dass der Islam unauflöslich verknüpft ist mit Menschen etwa aus der Türkei oder arabischen Ländern, jenen Menschen also, die ich vor Diskriminierung schützen will. Das zementiert den Diskurs der Rechten, statt diese falsche Verknüpfung von Herkunft und Religion aufzulösen. Das drückt sich auch aus in der plumpen und absurden Reaktion: Die sind gegen den Islam, dann sind wir für den Islam. Zum Projekt der Aufklärung gehört aber, dass Religion ein Bekenntnis ist, man sich also dazu bekennen kann oder eben auch nicht. Das wird mit dem Begriff der Islamophobie hintertrieben. Eine Frau zum Beispiel, die aus dem Iran kommt und nicht Kopftuch trägt, erscheint mit diesem Begriff nicht schützenswert. Interessant ist hier auch das neue Plakat-Sujet der Stadt Wien. Respekt ist Kopfsache. Hier wird suggeriert, dass nur wer sich mit Religion identifiziert, vor Diskriminierung geschützt werden soll. Wenn ich heute bei einer Diskussion sagen würde, ich lehne die Psychoanalyse, das Christentum oder den Marxismus ab, würde ich zustimmende oder ablehnende Reaktionen ernten. Niemand würde aber auf die Idee kommen, diese Position als rassistisch, sprich als unmöglich, zu bezeichnen. Wenn ich hingegen sagen würde, ich lehne den Islam ab, würde es mir gänzlich anders ergehen. Der Islam spielt im heutigen Diskurs eine Sonderrolle, die es gründlich zu analysieren gilt. Der erste von 6 Essays in dem Buch von Sami ist überschrieben mit »Warum wir über den Islam nicht reden können«. Dort stellt er sich die Frage, warum Perser mehr oder weniger beleidigt reagieren, wenn sie als Araber bezeichnet werden. In der letzten Sendung, da hatte ich das Buch noch nicht, hatte ich sowohl auf den arabischen Nationalismus zur Zeit des modernistischen Salafismus gesprochen, als auch auf die Bedeutung des Arabischen für die islamische Religion. An der Eroberung Persiens, da gab es mehrere, die griechische Alexander des Großen, die Mongolen hatten Persien erobert, nicht nur die Araber, und die Eroberung der Mongolen kann man sogar als grausamer als die arabische bezeichnen. Warum hassen Perser Araber? Die Antwort, die Mani, Sohn persischer Eltern, gibt. Und man muss kein Psychoanalytiker sein, sagt er, um daraus zu schließen, dass die Iraner den Islam meinen, wenn sie die Araber bashen. Bewusst oder unbewusst scheint die Chiffre Araber für den Islam zu stehen. Hier tarnt sich offenbar die Abneigung gegen die eigene Religion als rassistisches Ressentiment. Es ist bekannt, dass Islamophobie-Vorwürfe, nach denen Islamfeindschaft Rassismus sei, einem Konzept eines kulturalistischen Rassismus folgen. Aber statt nun solche selber rassistische Argumentation zu kritisieren, unterliegt diese dem Rassismus, den sie vorwirft. Folgende Hinweise, so Mani, fehlen dort nämlich. Nämlich, dass weder Religion noch Kultur unauflöslich mit einer bestimmten Ethnie, Rasse verbunden sind. Dass Menschen ihre Religion auch ändern, dass Religion, wie es im Lauf der Geschichte immer wieder der Fall war, aussterben können. Vor allem, dass Individuen nicht auf ihre Kultur oder ihre Religion reduzierbar sind. Stattdessen bleiben die linken und liberalen Kritiker der Rassisten, indem sie die rassistische Verknüpfung unhinterfragt übernehmen, bei den Vorgaben der Rassisten. Zugleich spricht der linke und liberale Diskurs, eben weil er die Identitätsvorgaben der Rechten, Türke ist gleich Moslem, zum Beispiel, akzeptiert. Kulturen und Religionen, hier der Islam, gleichsam heilig, und entzieht sie damit jeder substanziellen Debatte. Und wie das geschieht, dafür hat Mani ein schönes Bild gefunden. Unter dem Titel »Seid nett zur Voodoo-Puppe«. Er beschreibt das so: Wer den Islam sankrosankt stellt und dem Missverhältnis erliegt, er handle dabei antirassistisch, gleicht einem Lehrer, dem man berichtet, in seiner Schule würde ein, sagen wir, türkischer Schüler aus rassistischen Motiven gemobbt. Unter anderem würde stellvertretend für jeden türkischen Schüler eine Voodoo-Puppe mit Nadeln durchbohrt und der daraufhin seine Schüler ermahnt, sie mögen bitte nett zu der Voodoo-Puppe sein. Feindschaft gegen Voodoo-Puppen sei rassistisch. Mani erwähnt einen Religionslehrer, der immer gut für einen netten Satz war, wie der: Früher war Sex tabu, heute die Religion. Und erklärt, dass das in einem anderen Sinne als dieser Lehrer meinte, in einem anderen Sinne von Tabu, nämlich dem ursprünglichen, wie er in Polynesien entstand, richtig ist. Tabu ist etwas in dem Sinne, dass es heilig sei im Sinne eines Unantastbaren, Meidbaren und zu Vermeidenden. In einem Diskurs über den Islam, so Sami, werde über alles geredet, bloß nie über den Islam, und tut es doch jemand, ergibt sich eine Atmosphäre, so als ob jemand ein obszönes Geheimnis preisgegeben hätte. Und dem Tabubrecher werde mitgeteilt, dass es den Islam nicht gäbe, mit der Konsequenz, dass man dann über das Nicht-Existente nicht sprechen kann. Wenn Koranverse zitiert werden von Kritikern, dann wird es mulmig. Und Mani bringt auch Beispiele, die immer darauf hinauslaufen, Koranzitiere als Rassisten zu brandmarken und eine Stimmung zu erzeugen, als ob jemand sein Geschlechtsteil in aller Öffentlichkeit entblöße. Nein, ich werde nun hier nicht aus dem Koran zitieren, aber doch über den Islam sprechen müssen, darüber, welche Elemente in ihm hervorgetreten sind, insbesondere der Dschihad in einem bestimmten Sinne und der Antisemitismus. Mit der Vorstellung, dass die Judenfeindschaft im Islam und der daraus entspringende Nahostkonflikt sich erst auf den 2. November 1917 datiert, geht es erst einmal aufzuräumen. Lord Balfour, Außenminister der britischen Labour-Regierung, hatte zu diesem Zeitpunkt erklärt, dass er eine nationale Heimstätte für das jüdische Volk unterstütze. Gegen die Auffassung, dass allein dies zu einer jüdisch-arabischen Konfrontation führte, spricht, dass wichtige Repräsentanten der arabischen Welt die zionistische Besiedlung begrüßten, weil sie sich dadurch eine Annäherung des Orients an den europäischen Lebensstandard erhofften. 1922 schrieb Zaki: Der Sieg der zionistischen Idee ist der Wendepunkt für die Erfüllung des Ideals, das mir so wesentlich ist, die Wiederauferstehung des Orients. Matthias Künzel, der ein sehr gutes Buch geschrieben hat, Dschihad und Judenhass, zitiert hierzu Frederick Kisch, der Vorsitzende der zionistischen Exekutive, dass hochrangige ägyptische Repräsentanten emphatisch ihre pro-zionistischen Stellungnahmen verlautbarten und sie erkannt hätten, dass der Fortschritt des Zionismus zur Entwicklung einer neuen östlichen Zivilisation sicherstelle. Der Weltkrieg hatte dazu geführt, dass die ägyptischen Eliten die Herrschaft des Osmanischen Reichs auch in Ägypten beenden konnten und 1924 wurde das letzte Kalifat beseitigt. Schon zum Ende des 19. Jahrhunderts machten sich die führenden Schichten Nationalismus und Liberalismus zu eigen und wollten gegen Europa mit okzidentalen Vorbildern sich orientieren, wie wir das letzte Mal ja auch schon zeigten, als wir das Verhältnis zwischen Nationalismus und Antisemitismus thematisierten. Dies führte dazu, dass die europäische Wissenschaft Maßstab wurde und ägyptische Frauen den Schleier abnahm. Die Unabhängigkeit von Großbritannien war allerdings unvollständig und der Beschäftigungsschub, der während des Ersten Weltkriegs stattfand, brach in sich zusammen. Die Weltwirtschaftskrise betraf auch Ägypten. Der Preiszerfall der Baumwollpreise zwischen 1928 und 1931 auf weniger als die Hälfte wurde zum Problem. In dieser Zeit, im März 1928, gründete der charismatische Prediger Hassan al-Banna mit 6 Arbeitern der Suez Canal Company die Muslimbrüderschaft, die uns heute neben dem Iran ein wenig beschäftigen wird. Die andere Seite des modernistischen liberalen Salafismus war diese Richtung, die zurück zum Ur-Islam als der allein wahren Religion, die somit zur Vorherrschung gebracht werden sollte. Die westlichen Einflüsse wurden nunmehr heftig kritisiert und die damaligen Muslime als vom Westen korrumpiert dargestellt. Die Muslimbrüderschaft war eine politische Revolutionsbewegung, die sich auch in den Städten etablieren konnte und an Massenwirksamkeit orientiert war, populistisch und bewegungsorientiert. Es wurde ein Komitee für Arbeitslose gegründet, gegen die Beschäftigung britischer Arbeiter gekämpft und eine Volksgemeinschaft-Ideologie vertreten, das heißt eine Kollaboration von Arbeit und Kapital. Für Krankenhäuser, Apotheken, Ambulanzen und Schulen sprangen die Muslimbrüder per Kredit ein. Allerdings geschah das erst nach einer Phase der Kaderbildung. Waren es 1936 noch 800 Mitglieder. So stieg die Mitgliederzahl auf über 200.000 im Jahre 1938. Und es waren 1938 bereits schon 500.000 waren es im Jahre 1948. Es gab auch einen islamischen Internationalismus, durch den in anderen Ländern wie Libanon, Syrien und Transjordanien Zweigstellen aufgebaut wurden. Die Frauenbewegung zu Beginn der 20er Jahre hatte in der nationalen Unabhängigkeitsbewegung Frauenrechte durchgesetzt und 1923 hatte die Vorsitzende der Frauenrechtsunion, Huda Sharawi, ihren Schleier demonstrativ ins Meer geworfen. In der Zeit wurde auch durch Mustafa Kemal Atatürk die Türkei gegründet. Gegen solche Fortschritte standen die Muslimbrüderschaften, die eine Sammelbewegung waren, zur Reintronisierung patriarchalische Dominanz. So durften Frauen ihr Haus nur in undurchsichtiger Ganzkörperbekleidung verlassen. Scheidungen waren ihnen grundsätzlich verboten und es wurde Polygamie eingeführt. Wobei die Ausnahme war die Unfruchtbarkeit oder die körperliche oder seelische Krankheit der Frauen. Öffentliche Begegnungen von Mann und Frau waren verboten. Hatte das Wort Dschihad ursprünglich die Hauptbedeutung von sich anstrengen und richtete sich gegen das, was man heute so innerer Schweinehund nannte und so etwas, und Gewalt war dabei nur ein Ausnahmefall, so veränderte sich das unter den Muslimbrüderschaften. Schon im Gründungsmanifest hieß es: Gott ist unser Streben, der Prophet unser Führer, der Koran unsere Verfassung, der Dschihad unser Weg und für Gott zu sterben unser höchstes Ziel. Das Ideal der Muslimbrüderschaften wurde in einem Leitartikel mit der Überschrift „Die Todesindustrie“ 1938 von al-Banna folgendermaßen formuliert: Derjenigen Nation, welche die Industrie des Todes perfektioniert und die weiß, wie man edel stirbt, gibt Gott ein stolzes Leben auf dieser Welt und ewige Gunst in dem Leben, das noch kommt. Und die Verneinung des Lebens fällt in diesem Zusammenhang auch in der berühmten Formulierung: Die Illusion, die uns gedemütigt hatte, besteht in nichts anderem als der Liebe zum weltzugewandten Leben und dem Hass auf den Tod. Damit wurde die Liebe zum Leben, wie sie das Judentum beispielsweise auszeichnet, durch die im Koran geforderte Liebe zum Tod ersetzt. Wenn du erpicht bist zu sterben, wird es dir gewährt zu leben, wenn du dich auf einen edlen Tod vorbereitest, wirst du vollständiges Glück erlangen. Also so Hasan al-Banna. 1946, also wurde der Aufsatz al-Bannas unter dem Namen Die Kunst des Todes wieder publiziert. Also es hat sich da auch nach Auschwitz nichts dran geändert. Er hatte ja auch seinen Kumpan Haj Amin al-Husseini noch nach 1945 hochgelobt, obwohl der ja bekanntlich mit Heinrich Himmler und anderen Nazis zusammenarbeitete. Auch nach Auschwitz konnte also diese menschenverachtende Ideologie punkten. Hatten die Parteien, die in Ägypten orientiert an Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit, 1919 noch alle religiösen Gruppen vereint, 1923 war das dann anders. Es gab zwei Machtzentren, die Waft-Partei, also die Einheitspartei der Unabhängigkeit, die bis 1952 übrigens jede Wahl gewann, und die konstitutionelle liberale Partei, die Interessenvertreter der Agrarbourgeoisie war auf der einen Seite und dem Königspalast, der von recht deutschfreundlichen Königen bestimmt war. Bis 1937 Farouk König wurde, waren die Juden noch eine geachtete und geschützte Gruppe. Trotz allem aller vorigen Tendenz des Antisemitismus der modernistischen Salafisten. Sie konnten sogar Wirtschaftsminister sein. Lange Zeit gab es nur einen schwachen Antisemitismus und deswegen wurde auch die zionistische Bewegung akzeptiert. Bei der Machtübernahme der Nazis in Deutschland gab es in Ägypten massenweise Proteste, die von der jüdischen Gemeinde von über 70.000 Menschen angeführt wurde und auch von der übrigen Bevölkerung getragen war. Deutsche Produkte wurden boykottiert und die Vorführung deutscher Filme verhindert. Die seit 1926 von Alfred Hess, das war übrigens der Bruder von Rudolf Hess, dessen Familie seit 1865 in Alexandria lebte, aufgebaute NSDAP-AU, Aufbauorganisation heißt das hier immer nicht, sondern Auslandsorganisation, versuchte mit Broschüren, wie die Judenfrage in Deutschland Einfluss zu nehmen. Und handelte sich dabei die Klage eines italienischen Juden wegen Verbreitung von Rassenhass und Störung der öffentlichen Ordnung ein. Das führte nun zur Einflussnahme auf die ägyptische Regierung, wobei die Drohung mit dem Boykott von Baumwolle, dem wichtigsten Exportartikel Ägyptens, am wirksamsten war. Die ägyptische Regierung fing nun an, die antideutsche Boykottbewegung zu kritisieren und versprach, scharfe Maßnahmen gegen die ägyptischen Juden in die Wege zu leiten. Und der Prozess gegen die NSDAP-Broschüre wurde nach Geheimgesprächen mit der deutschen Botschaft hintertrieben und die deutsche Verteidigung von der Regierung unterstützt. Der jüdische Strafantrag wurde 1934 und dann nochmal 1935, also in erster und zweiter Instanz, zurückgewiesen. Drei Jahre später war Deutschland der zweitgrößte Importeur ägyptischer Waren. Nazi-Deutschland gewann an Ansehen in Ägypten. Anfänglich waren es mehr antibritische Ressentiments, die das Ansehen Deutschlands verstärkten. Dann aber auch zunehmend die antisemitische Propaganda. Die von Amin el-Husseini, dem Mufti von Jerusalem, geführte arabische Bewegung zeugte von einer stärkeren Polarisierung in Palästina, die den Nazis sehr gefiel. Wir hatten ja auch schon einschlägige antizionistische Parolen in den 20er Jahren bei Alfred Rosenberg und Adolf Hitler zitiert. Aber erst 1936 konnten die Gegensätze zwischen Arabern und Juden auch in Ägypten entfacht werden. Dies hatte seinen Grund vor allem in der vom Deutschen Reich provozierten Fluchtbewegung, die die jüdischen Einwanderzahlen in die Höhe schnellen ließ. Dies war der Startschuss für die Muslimbrüder, die Dschihad und die Auseinandersetzung in Palästina miteinander verknüpften. Boykotte gegen jüdische Geschäfte, Spendensammlungen, Flugblattaktionen und Demonstrationen folgten. Juden und Briten, so wurde in Moscheen, Schulen und Betrieben gepredigt, wollen den Koran in Stücke reißen und zertrampeln. Die Parolen führten zu dem schon erwähnten rasanten Anstieg der Mitgliederzahlen der Muslimbrüderschaften. Es kam seit 1936 immer mehr zu Exzessen. Al-Banna führte einen Kampf für ein judenfreies Palästina und verknüpfte dies mit dem Dschihad, der nun die Bedeutung von heiligen Krieg annahm. Der vorher für Muslime fast bedeutungslose Ort Jerusalem wurde nach Mekka und Medina plötzlich zum drittwichtigsten Ort. Mit der Parole Sieg oder Märtyrertod wurde Palästina zum Hebel, um die Umma, also die Gemeinschaft aller Muslime, zu einem Ziel zu vereinigen. Die Massenmobilisierung, erstmals islamistisch, also islamisch-fundamentalistisch erfolgend, war erfolgreich, auch wenn die Presse 1938 noch nicht die antisemitischen Kampagnen, das änderte sich bis zum Ende des Jahrzehnts, unterstützten. Insbesondere die islamische Parlamentarierkonferenz zugunsten von Palästina, die mit Absprache des saudischen Prinzen Faisal und dem Imam von Jemen initiiert wurde und durch die Muslimbrüder organisatorisch gewährleistet wurde, etwa durch Ordnerdienst und dem Verteilen von Schriften wie Hitlers Mein Kampf und der Protokolle der Weisen von Zion. Diese Schriften sind übrigens in dieser Zeit dann auch ins Arabische übersetzt worden. Im Laufe des Zweiten Weltkriegs avancierte der Mufti von Jerusalem, Haj Amin el-Husseini, zum engagiertesten Parteigänger für Hitler. Nach seiner Überzeugung hatte der Nationalsozialismus und der Islam folgende Berührungspunkte, die Matthias Künzel in 7 Punkte zusammenfasst. Erstens, der Monotheismus entspricht die Einheit der Führung, Führerprinzip. Zweitens, der Sinn für Gehorsam und Disziplin. Drittens, der Kampf und die Ehre im Kampf zu fallen. Viertens, die Gemeinschaft nach dem Motto, Gemeinnutz geht vor Eigennutz. Fünftens, Hochschätzung der Mutterschaft und Verbot der Abtreibung. Sechstens, Verhältnis zu den Juden. In der Bekämpfung des Judentums nähern sich der Islam und der Nationalsozialismus einander sehr. Siebtens, Verherrlichung der Arbeit und des Schaffens. Der Islam schützt und würdigt die Arbeit, welche sie auch sein mag. Das sind jetzt Zitate von den Muslimbrüdern. Soweit die Muslimbrüderschaften die Ausläufer dieser Bewegung verspüren, wie heute noch, insbesondere die mörderische Hamas, dürfte jedem bekannt sein. Aber trotz des Gegensatzes von Sunniten und Schiiten wirkte deren Ideologie auch auf den Iran. Auch die Freundschaft zu Deutschland hat eine lange Tradition. Hierbei darf man auch die Zeit des Dritten Reiches nicht aussparen, wo die Beziehungen besonders eng waren. Ein Beispiel zu dieser engen Beziehung: im Jahr 1940-41 stammten 80% aller nach Iran gelieferten Maschinen aus dem Nazistaat. Zwischen 1941 und 1944 kamen 100% der antiamerikanischen und antisemitischen Propaganda aus Berlin. Und Hitler wurde, solange er Kriege gewann als der 12. Imam, als der schiitische Messias verehrt. Dies kann man einem Bericht des deutschen Botschafters in Teheran, Erwin Ettel, vom Februar 1941 entnehmen. Dort heißt es: Seit Monaten ist die Gesandtschaft von den verschiedenen Seiten darauf hingewiesen worden, dass im ganzen Lande Geistliche auftreten, die zu den Gläubigen von alten geheimnisvollen Weissagungen und Träumen sprechen, die dahin gedeutet werden, dass in der Gestalt Adolf Hitlers der 12. Imam von Gott auf die Welt gesandt worden ist. Es ist völlig ohne Zutun der Gesandtschaft eine mehr und mehr um sich greifende Propaganda entstanden, die in dem Führer und damit in Deutschland den Retter aus aller Not erblickt. Ein Teheraner Bildverleger hat in seinem Verlage Bilder des Führers, wie auch Alis, des ersten Imams, hergestellt. Monatelang hingen diese großen Bilder rechts und links an der Tür zu seinem Geschäft. Jeder Eingeweihte verstand diese nebeneinander Darstellung. Es bedeutet, Ali ist der erste, Adolf Hitler der letzte Imam. Wie kamen solche guten Beziehungen zustande? Die Beziehung begann schon, als Johann Georg Siemens um die Jahrhundertwende 19. Jahrhunderts in Persien aufhielt, das ein vornehmlich agrarisch bestimmtes Land war und kaum Ansätze zu einer Infrastruktur für eine Industrialisierung hatte. Die üppige Lebensführung jeweiliger Schahs oder Kaiser, wie man es will, und Bandenkriminalität zeichneten das Land aus. Nur die Hauptstadt war noch in der Macht der Administration, sodass Siemens kaum Interesse an Wirtschaftsbeziehungen hatte, aber eine diplomatische Beziehung für sinnvoll hielt, während die persische Oberschicht an Wirtschaftsbeziehungen mit Deutschland Interesse hatte. Ohne Hilfe von außen hätte es keine Aufholung des Rückstands geben können. Großbritannien und Russland kamen nicht in Frage, weil sie Persien in Abhängigkeit halten wollten. So blieb nur das Deutsche Kaiserreich. 5 Jahre später, also 1873, besuchte Nasr al-Din Schah als erster Kaiser Berlin und es wurde aufgrund persischen Drängens ein deutsch-persischer Freundschaftsvertrag unterzeichnet. 1885 gab es die erste persische Vertretung in Berlin. Alsbald wurde auch für Deutschland Persien interessant. Mit Kaiser Wilhelm II. Begann eine machtpolitisch orientierte deutsche Orientpolitik. Insbesondere die Pläne für die Bagdadbahn, die nicht nur von Berlin nach Bagdad, sondern bis an den persischen Golf führen sollte, gar nach Britisch-Indien, waren ein Angelpunkt für diese Politik. In den ersten 12 Jahren des 20. Jahrhunderts hatte der Wert der von Persien nach Deutschland verkauften Waren sich mehr als verzehnfacht. Die deutschen Exporte wuchsen auch immens von 800.000 auf 3,7 Millionen Reichsmark. Die Persienpolitik hatte sich bis 1914 vor allem auf eine aufgeklärte und teils säkularisierte Elite Persiens bezogen. Also auch eine Parallele zum Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts, also in den arabischen Staaten und Ägypten. Also hat sich bis 1914 vor allem auf eine aufgeklärte und teils säkularisierte Elite Persiens bezogen. Matthias Künzels Arbeit über die Deutschen und der Iran, ein Buch, das leider nicht so verbreitet ist, wie es eigentlich sein sollte, das ist äußerst interessant, sieht hier den Punkt einer Änderung. Seit 1914, Zitat, kamen neue persische Ansprechpartner hinzu. Die Massen der traditionsgebundenen Muslime, die das Kaiserreich mit einem Dschihad made in Germany anzustacheln und zu instrumentalisieren suchte. Während sich der erste Strang der deutschen Persienpolitik aus kaufmännischen Motiven speiste, also dem islamorientierten Strang nicht nur ein machtpolitisches, sondern auch ein romantisches Motiv liegt dem, lag dem also islamorientierten Strang nicht nur ein machtpolitisches, sondern auch ein romantisches Motiv zugrunde. Man idealisierte die als unverfälscht wahrgenommene vormoderne Welt und hoffte in ihr einen Verbündeten gegen den Westen gefunden zu haben. Der Orientalist Karl Heinrich Becker sprach davon, dass die friedliche Islampolitik in der Notwehr, in Anführungszeichen, einen aggressiven Charakter annehmen könnte. Es war zunächst einmal die Türkei, auf die sich diese neue Politik bezog. Kurz vor Eintritt in den Weltkrieg sprach Kaiser Wilhelm II. Davon, die ganze mohammedanische Welt gegen das verhasste britische Krämervolk entflammen zu wollen und den Fanatismus des Islam zu entfachen. Diese Art Idee von deutschem Dschihad, dessen Urheber Max Freiherr von Oppenheim war, wollte die muslimische Welt für die deutsche Kriegsmaschinerie einspannen. Das traf beim Kaiser wegen seines romantischen Verhältnisses zum Orient auf offene Ohren. Christliche Theologen wie Professor Richter warnten auf einer Veranstaltung der Gesellschaft für Islamkunde vor dem zweischneidigen Schwert des Islams gegen die Christenheit. Es könnte zur Stärkung statt zur Instrumentalisierung des Islams führen und die Lage der christlichen Kirchen, zum Beispiel in der Türkei, bedrohen. Wie heute allzu oft verhalten solche Warnungen, und man setzte auf diese Idee wie auf eine Art Wunderwaffe. Karl May war halt stärker als Karl Marx in den Köpfen verankert. Die Idee von Oppermann setzte sich durch. Der höchste osmanische Rechtsgelehrte erließ im Auftrag des Sultans eine Fatwa, die den Dschihad von 1914 zur persönlichen Verpflichtung aller Muslime erklärte. Eine Dschihad-Fatwa, die den Kampf gegen einen Teil der Ungläubigen für gottlos erklärt, war ein Novum in der Weltgeschichte des Islam. Die passende Parole war, Zitat, höchster Ruhm denen, die vorwärts stürmen, als Märtyrer fallen, auf dem Wege der Religion und des Vaterlands, vorwärts immer da, vorwärts! Anderswo in Europa stieß der deutsche Dschihad auf Kritik, etwa in der niederländischen Islamwissenschaft. Hurgronje forderte auf, dieses abscheuliche Spiel zu beenden. Aber auch Eugen Mittwoch in Deutschland sprach sich dagegen aus, mit der Begründung, dass seit Jahrtausenden, hat er sich wohl verhaspelt, er meinte wohl Jahrhunderte, kein aggressiver Dschihad stattgefunden habe. Und daher auch nicht an solch offensiven Kampf zur Ausbreitung des Islams zu denken sei. Da war derjenige, der das praktisch widerlegen sollte, Ruhollah Khomeini, 13 Jahre alt. Wir sehen hier, dass der orientalistische Diskurs der Orient und Okzident für Toto Kölo auseinander interpretiert tatsächlich schief liegt. Beide haben sich immer wechselseitig durchdrungen. Und die Idee des deutschen Dschihads beschränkte sich nicht auf den sunnitischen Islam, nicht auf die osmanische Herrschaft, sondern auch auf Persien. Oppenheim dachte da allerdings mehr an Geldanreize, an den Bedarf der Perser an Goldmünzen. Und er dachte an die Geistigkeit von Kerbala. So gedacht, so getan. Im Januar 1915 ritten 5 deutsche Offiziere als Abordnung des Kaisers ins schiitische Zentrum von Kerbala ein. Die mehrtägigen Gespräche wurden gekrönt von einer Anzahlung von 50.000 Reichsmark in türkischen Goldmünzen, was dann auch zum Erfolg führte. Es gab tatsächlich eine Fatwa, die auch die Schiiten zum Heiligen Krieg aufrief, und dann kam noch der Appell an den Schah, an der Seite Deutschlands und Österreichs in den Heiligen Krieg gegen die Feinde Persiens einzutreten. Also in den Ersten Weltkrieg. Weigere er sich, so wurde er mit seiner Absetzung bedroht. Nun war der geistige Urheber Oppenheim gar nicht mehr so begeistert über den Dschihad-Enthusiasmus, der er an die persischen Deutschlandfreunde nicht gedacht hatte, die ja gerade zur Moderne aufgebrochen waren und Interesse an Entwicklung hatten. Also nicht diese romantischen Züge hatten, die dort auf den Orient projiziert wurden. Die traditionellen Mullahs waren dagegen begeistert. Allerdings löste am 7. November der Vorstoß der zaristischen Armee auf Teheran Panik aus. Und die persische Elite spaltete sich. Die einen wollten Neutralität und Respektierung der russischen und englischen Machtposition. Die anderen waren auf der Seite Deutschlands. Nun reagierte Deutschland. Fritz Reuß, der deutsche Gesandte in Teheran, überredete die Anhänger der pro-deutschen Position, Teheran in einer zeremoniellen Flucht zu verlassen, um sich in der heiligen Stadt Qum einzunisten. Als Vorbild sollte der Auszug Mohammeds von Mekka nach Medina im Jahre 622 dienen, ein Auszug, der die Voraussetzung für Mohammeds spätere Rückeroberung Mekkas gewesen war. Ich erinnere daran, das hatte ich schon erwähnt, dass also Mohammed ja anfangs in Mekka nicht so diese großen Erfolge gehabt hat und eher ausgelacht wurde. Erst in seiner kriegerischen Phase dann in Medina begann er dann größeren Erfolg zu haben. Dieser Prozess, der dann sozusagen zu einem Krieg auch führte, nicht? Und viele Schriften schildern ja die vielen Kriege, die zunächst einmal Arabien und dann später auch andere Bereiche dann eroberten. Zu der Gruppe von Emigranten, also den Muhadscharin, gehörten auch Parlamentsabgeordnete, Zeitungsherausgeber, ein Kontingent von Polizisten oder Gendarmen, wie man will, und Mitarbeiter der deutschen und österreichischen Botschaft. Der Schah aber blieb zurück und ersetzte den deutschfreundlichen durch einen Großbritannienfreundlich gesonnenen Regierungschef. Die zaristische Armee erreichte auch Qum und die Mudscharin flüchteten weiter nach Isfahan, dem Zentrum deutschen Einflusses, wo sie aber auch verjagt wurden und im Jahr 1916 die Stadt Kermanschah erreichten, wo sie mit türkischer Unterstützung eine Gegenregierung unter der Führung von Nizam es Saltani gründeten. Aber das dauerte auch nicht an und sie mussten nach Bagdad Zuflucht nehmen. Die Rückeroberung von Kermanschah durch türkische Truppen, die Stadt fand, verhallte auch nicht lange. Auch hier hatte Deutschland den Krieg letztlich verloren. Also bevor der Erste Weltkrieg dann ganz zu Ende war. Aber trotz verlorenen Krieges und Rückzug im Ersten Weltkrieg stand Deutschland im Iran wieder vorn. 1916 gab es zwar den Rückzug und auf britische Betreiben wurden 74 Deutsche auf schwarze Listen gesetzt und aus Persien verbannt. Aber die guten Beziehungen zu Deutschland wirkten weiter. 1920 wünschte sich das Kabinett in Persien die alten guten Beziehungen zurück. die nur gegen die Bevölkerung von den Briten gestört wurden. Und an die Stelle Russlands war die Sowjetunion getreten, nicht inzwischen war da ja eine Revolution, die sich aus den nördlichen Landesteilen zurückzog. Und Deutschland wollte zunächst einmal als geläuterte Wirtschaftsmacht erscheinen und verabschiedete sich von den Machtambitionen, um die Briten nicht zu provozieren. Als Großbritannien kein Misstrauen mehr hegte, begann wieder eine Phase ökonomischer Expansion unter Reza Khan, der sich 1921 an die Macht geputscht hatte. Dann erst Ministerpräsident wurde und dann sich 1925 zum Kaiser, also zum Schah, ernannte. Die damit begründete Dynastie der Pahlavi endete erst mit der iranischen Revolution und löste die Dynastie der Katscharen ab. Diese Dynastie war nun wieder deutschfreundlich und holte keine englischen Ingenieure mehr ins Land und schickte auch keine mehr nach England. An die Stelle Englands sollte nun wieder Deutschland treten, mit Unterstützung der schiitischen Kleriker, die im Ersten Weltkrieg Deutschland unterstützt hatten. Es kam so zu einer folgenreichen Entwicklung von industriellen Betrieben unter deutscher Leitung. Das beunruhigte die Briten, aber da herrschte nun Austin Chamberlain, der ja für seine Appeasement-Politik bekannt war. 1927 geriet die Leitung der persischen Nationalbank in deutsche Hände. Die Filialen wurden alsbald auch in deutsche Hände übertragen. Der Handel wurde mit Bürgschaften, wie wir sie auch heute kennen, also sogenannte Hermes-Bürgschaften, von Deutschland aus gefördert. Kohleförderung und Kraftwerke wurden mit großen Bürgschaften unterstützt. Als nun 1933 die Nazis an die Macht kamen, störte diese guten Beziehungen überhaupt nicht. Der Schah war begeistert, ein großer Teil der iranischen Intelligenz auch, und die Geschäftswelt war mit dem Nationalsozialismus verbunden. Was Führerprinzip, Ordnungsstaat und nationale Ehre anging, fühlte sich die iranische Regierung völlig im Einklang mit Deutschland. Propaganda war eines der Schwerpunkte der NS-Politik. 1933 gab es den deutschen Radiodienst, der täglich an die iranische Presse in Deutsch, Persisch und Französisch ausgeliefert wurde. 1935 wurde die Beeinflussung ausgeweitet. Mit Eintritt in den Zweiten Weltkrieg wurde ein Apparat von Propagandaträgern ausgebaut. Die ökonomische Zusammenarbeit wurde ebenfalls ausgebaut. Es wurde 1934 der Deutsche Orientverein gegründet, vom Siemens-Direktor Dr. Reiß übrigens. 1935 der Deutsche Wirtschaftsverband für Iran. 1936 wurde die Deutsch-Iranische Handelskammer gegründet. Die deutsche Botschaft in Teheran wurde zu einer Art Industrie- und Handelskammer umfunktioniert. Jeder deutsche Geschäftsmann wurden dessen Dienste zur Verfügung gestellt, wie die amerikanische Botschaft in einem Bericht von 1942 bemerkte. Der Finanzminister Hilmar Schacht besuchte 1936 den Iran und kam auch mit Reza Pahlavi, dem Kronprinzen, zusammen. Also dieser Reza Pahlavi, der ja auch noch in den 60er Jahren in der Bundesrepublik beliebt war, insbesondere seine Frau. 1937 wurde der Präsident des iranischen Parlaments in Berlin empfangen. Und schon 1938 war Deutschlands Handelspartner Nummer 1, was Ein- und Ausfuhren anging. 1940 waren es 80% aller vom Iran importierten Maschinen und Kraftfahrzeuge. Und ja, die Kraftfahrzeuge waren sogar ein deutsches Monopol. Ebenso wurde dann ja die militärische Kooperation gestärkt und die Waffen für den Iran wurden fast ausschließlich aus Deutschland importiert. Da in Deutschland Schrauben nicht mit dem Schraubendreher, sondern mit Arbeitsethos in die Wände gedreht werden, gab es auch eine Art Export von Arbeitsethos, um die Perser zu pflichtbewussten Arbeitern zu machen. Auch wurden sie mit der deutschen Sprache bekannt gemacht. Ja, Arier treffen auf Arier, könnte man denken, wenn man diese Ideologien kennt. Und so dachte man in der Zeit ja tatsächlich. Aber der arische Mythos, wie er in Deutschland gepflegt wurde, spielte in Persien erstmal keine Rolle. Man wollte ja in Indien einen nicht-jüdischen Ursprung der Menschheit finden, wie das in der deutschen Romantik gepflegt wurde. Bei Hitler wird dieser Gegensatz von Ariertum und Judentum gesteigert. Rosenberg vergöttlichte nur an den vorgeschichtlichen Persern Arier. Die verarmten Iraner von der damaligen Zeit dagegen hätten die arische Gesinnung zersetzt. Natürlich aufgrund der Händlerrassen, wie das dort heißt, wo allerdings vornehmlich die Juden zählen. Bei den deutsch-iranischen Beziehungen war der Gegensatz im Begriff des Ariertums 1933 sogar problematisch. Iranische Stipendiaten wurden von SA-Leuten sogar verprügelt, weil diese jene für Juden hielten. Und so beschwerte sich der iranische Botschafter beim Auswärtigen Amt. Also gab es ein neues Definitionsproblem. In Deutschland ist man ja immer gründlich und muss alles verrechtlichen und definieren. So wurde der Rassenquatsch relativiert und aus dem Gegensatz arisch-nicht-arisch wurde die Unterscheidung zwischen Personen deutschen und artverwandten Blutes und Juden und anderen Artfremden. Ja, die hatten das mit dem Blut, das ja bei ihnen in Strömen beim Morden dann ja auch floss. Auf jeden Fall war die Administration der Deutschen viel mit solchen Blutfragen beschäftigt. Man wollte den Begriff aus der Praxis her definieren, wie es hieß. Es lief schließlich darauf hinaus, dass der Arier-Begriff bei Deutschen und Iraner vage gehalten wurde und so beide auf das gemeinsame Ariertum sich berufen konnten, aber anderes meinten. Für die Erzeugung einer Verbundenheit reichte das jedenfalls. Ein biologischer Rassismus war den Iranern völlig fremd. Sie zogen die Gemeinsamkeit eher geografisch, versuchten also die Gemeinsamkeit eher geografisch zu erklären. Man kann ja den Witz machen, die Germanen sind Kermanen, also nach der iranischen Provinz Kerman. Aber damals war es kein Witz, sondern bitterer Ernst. Auch wurde, wie die vorhin zitierte Aussage von Erwin Ettel belegt, Hitler, solange Deutschland am Siegen war, als der 12. Imam verehrt. Also der 12. Imam, das ist eine Besonderheit des schiitischen Islam. Während die Sunniten jeden geeigneten Muslim als Nachfolger Mohammedes anerkennen, erkennen die Schiiten nur Ali, den Vetter und Schwiegersohn des Propheten Mohammed, als Nachfolger an. Ali gilt als der erste Imam. Aus der Ehe mit Fatima ging dann mit Hassan und Hussein der zweite und dritte Imam hervor. Das zählen wir jetzt nicht alles auf. Das geht dann bis hin zum 12. Imam Mohammed, der 869 geboren und 874 urplötzlich verschwunden sein soll. Die Zwölfer Schiiten setzten das nun mythologisch fort. Der Imam sollte dann ja irgendwann mal wieder auftauchen. Hitler als Imam ist ja dann auch schon eine sehr verwunderliche Vorstellung, wenn er auch noch Nachkomme Mohammeds sein soll. Da bei den Iranern der Antisemitismus nicht so der Renner war, sofern er sich rassenmythologisch begründete, ließen die Deutschen sich was einfallen. Das müsste in der islamischen Geschichte begründet werden. Erwin Ettel empfahl dann ja auch, dass der Judenhass von Mohammed ein Türöffner für die schiitische Glaubensrichtung sei. Und mit der Gleichsetzung von Briten und Juden, so war die Empfehlung, erreicht man die Perser noch besser und erschlug dann ja auch gleich die entsprechende Sure vor, 585, wahrlich wirst finden, die Juden den Gläubigen am meisten Feind sind. Und das verbunden mit dem Schlusssatz aus Mein Kampf, indem ich mich des Juden erwehre, kämpfe ich für das Werk des Herrn. Ettel suchte also die Arier-Mythologie mithilfe der Religion zu ersetzen und die religiöse Judenfeindschaft über Anknüpfung an Mohammed und den Koran in den Iran zu versetzen. Reza Schabe wunderte zwar Hitler, teilte aber dessen Antisemitismus nicht. Es wurde sogar 1933 eine persische Illustrierte, die judenfeindliche Artikel enthielt, aufgefordert, so etwas in Zukunft zu unterlassen. Für viele deutsche Juden war Persien ja auch ein Fluchtland. Im Juli 1936 allerdings erteilte der Premierminister Mohammed Ali Foroughi dem iranischen Konsulat in Berlin die Anweisung, nur in Ausnahmefällen Visa auszustellen. Als der deutsche Botschafter die Ausnahme